Ö1 am Nachmittag mit Raphael Sass. Noch einmal willkommen. Ikonische Filmmusik ist etwas Schönes. Man hört ein Thema und hat sofort die Bilder im Kopf. Und da rennt er schon, der Indiana Jones. 1981 komponiert von John Williams, der berühmte Riders March, für den Film Riders of the Lost Ark. Erster Teil der Indiana Jones Filmreihe von George Lucas und Steven Spielberg. Es wurde auch in den folgenden Filmen der Reihe dann als zentrales musikalisches Leitmotiv für die Hauptfigur verwendet. Etwa im dritten Teil Indiana Jones and the Last Crusade, in dem ein hitziges Rennen um den Heiligen Gral, in dem es um dieses hitzige Rennen um den Heiligen Gral geht, inklusive Abstecher nach Österreich. Auf die Suche nach dem Heiligen Gral begibt sich gleich jetzt auch unser Religion und Ethik Magazin. Um dieses Gefäß, den Heiligen Gral nämlich, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl getrunken haben soll, ranken sich viele Mythen und Legenden. Historikerinnen, Maler, Komponisten, Autorinnen haben nach ihm gesucht. Gibt es ihn nun wirklich? Oder ist das alles nur ein Mythos? Durch die Sendung begleitet Johannes Kaub. Im Fokus: Religion und Ethik. Auf der Suche nach dem Heiligen Gral nehmen wir Sie heute auf den Spuren von Parzival ins Mittelalter mit. Auf diesen Trip, damals hieß es wohl weitaus eleganter Aventüre, können Sie sich noch eine Viertelstunde lang vorbereiten. Denn vorher schauen wir auf einen Konflikt, der am Wochenende die Wiener Festwochen bewegt hat. Es geht um Peter Thiel, den einflussreichen Vordenker der Tech-Elite aus dem Silicon Valley. Er war von Festivalleiter Milo Rau nach Wien zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen worden. Aufgrund aufkommender Kritik daran hatte Rau am Freitag darüber öffentlich diskutieren lassen und auch ein externes internationales Beratungsgremium zu Rate gezogen. Und dieses gab ursprünglich grünes Licht mit der Begründung, Zitat, die Gesellschaft ist und muss stark genug sein, um auch polemische, spaltende, unsolidarische, extremistische, undemokratische oder verfassungswidrige Stimmen und Beiträge zu ertragen, zu erdulden, ihnen entgegenzutreten, sie aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken. Zitat Ende. Doch weil eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern mit Absagen drohten, entschloss sich die Festivalleitung am Samstag, die Debatte mit Peter Thiel doch abzusagen. Das wirft aber neue Fragen auf. Meine Kollegin Judith Fürst hat neben mir Platz genommen. Was erwartet uns dazu heute? Ich spreche dann gleich mit dem römisch-katholischen Theologen Wolfgang Palava, der Peter Thiel ja auch persönlich kennt, und mit der Theologin, Philosophin und Technikethikerin Anna Puzio. Worum wird es da bei diesem Gespräch gehen? Es geht unter anderem um die religiösen Positionen des Tech-Milliardärs und um die Apokalypse. Aber hören wir uns vorher den Beitrag von Nikolaus Hofer an, wo es auch um Thiels Verbindungen zu Mager geht. Und er hat dazu mit der US-amerikanischen Autorin und politischen Theoretikerin Laura Field gesprochen. Da sind wir aber sehr gespannt. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und der KI-Forscher Eliezer Yudkowsky. Peter Thiel nennt sie beide in einem Atemzug, wenn er über den sogenannten Antichristen spricht. Bei Vorträgen auf der ganzen Welt, die meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, beschäftigt sich der einflussreiche Tech-Milliardär und rechte Hardliner seit einiger Zeit mit dieser theologischen Figur, so auch vergangenes Jahr in San Francisco. Von diesem Auftritt hat die Washington Post für ihren eigenen Podcast im Oktober einen Mitschnitt veröffentlicht. This Antichrist-like system. Dieses System, das dem Antichristen ähnelt, ist nicht über Nacht entstanden, aber doch relativ schnell. Und es gibt das Gefühl, dass es jederzeit auf Knopfdruck aktiviert werden könnte. Für Peter Thiel ist der Antichrist weniger eine einzelne Person als ein globales System, eines, das Wirtschaft, Technologie und Fortschritt reguliert oder aus seiner Sicht bremst. Doch bei Thiel bleibt es nicht bei düsteren Vorträgen über den Antichristen und die Apokalypse. Der Tech-Milliardär und Mitbegründer von PayPal und Palantir nimmt auch Einfluss auf die Politik. Schon 2016 hat er Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf unterstützt. Seine wichtigste Verbindung in die neue Trump-Regierung führt heute aber zu Vizepräsident J.D. Vance. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Laura Field skizziert in ihrem neuen Buch Furious Minds die intellektuellen Strömungen hinter Donald Trumps Magerbewegung. Sie gilt als informierte Kennerin der amerikanischen Rechten und ist unter anderem an der George Washington University in DC tätig. Im Mai hat sie ihr Buch auch an der Universität Wien vorgestellt. Neben Geldgebern und Netzwerkern wie Peter Thiel beschreibt sie vor allem konservative Theoretiker, religiöse Intellektuelle und Aktivisten, die schon in Trumps erster Amtszeit auf eine Neuordnung der Republikanischen Partei gesetzt haben. Ihr Einfluss ist damals aber noch begrenzt geblieben. Das alles spielte sich bereits während Trumps erster Amtszeit ab. Damals hatten diese Gruppen aber noch keinen besonders großen Einfluss. Unter der Biden-Regierung dachte ich dann, sie würden wieder von der Bildfläche verschwinden. Stattdessen, und darum geht es in der zweiten Hälfte meines Buches, haben sie ihre Macht innerhalb der Bewegung gefestigt. Diese Gruppen kamen zusammen und übernahmen im Grunde die Republikanische Partei. Heute mit J.D. Vance als Vizepräsident sieht man, wie groß ihr Einfluss geworden ist. Und das hilft zu erklären, warum sich die zweite Trump-Regierung so deutlich von der ersten unterscheidet. Zu diesen Strömungen zählt Field auch die sogenannten katholischen Postliberalen. Ihre Unterstützung für Trump und den Trumpismus beruht auf der Vorstellung, dass die moderne liberale Demokratie gescheitert sei. Der moderne Individualismus habe das soziale Gefüge und die verschiedenen Ebenen von Gemeinschaft zerstört. Deshalb brauche es aus ihrer Sicht eine grundlegende Neuorientierung. Sie denken stärker gemeinschaftlich, also kommunitaristisch, und knüpfen dabei an die katholische Soziallehre an. Zugleich kritisieren sie das moderne Arrangement von liberalem und religiösem Pluralismus. Dahinter steht auch der Versuch, Kirche und Staat wieder stärker zusammenzuführen, auf Grundlage unterschiedlicher Auslegungen der katholischen Soziallehre. Vance steht dem postliberalen Milieu nahe, in dem solche integralistischen Ideen verhandelt werden. Mit Integralismus ist in diesem Zusammenhang die Vorstellung gemeint, dass Politik stärker an katholischer Lehre ausgerichtet werden soll, bis hin zu einer engeren Verbindung von Kirche und Staat. Vance habe sich selbst mit dieser Gruppe identifiziert, sagt Laura Field. Zugleich bewege er sich zwischen mehreren Strömungen der magernahen Rechten. Sie waren alle sehr erfreut, als Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten wurde und haben ihn ziemlich konsequent unterstützt. Ein weiterer Faktor ist die Tech-Szene. Sie spielte in meinem Buch bereits eine Rolle, hat sich aber im vergangenen Jahr als noch wichtiger erwiesen. Peter Thiel ist ein wichtiger Unterstützer von J.D. Vance. Thiel kommt aus einer eigentümlichen Denkwelt. Aus der Mischung der Vorstellung, technologischer Fortschritt müsse möglichst schnell vorangetrieben werden, aus libertären Ideen und eigenen religiösen Vorstellungen. Derzeit spricht er öffentlich viel über den Antichristen. J.D. Vance passt in dieses Umfeld hinein. Er kann, oder glaubt zumindest, dass er es kann, diese verschiedenen Ideen zusammenführen und daraus etwas halbwegs Kohärentes machen. Die Verbindung zwischen Vance und Thiel hat schon lange vor der großen politischen Bühne begonnen. Als Student hat Vance Peter Thiel bei einem Vortrag an der Universität Yale gehört. Später hat er diesen Auftritt als den bedeutendsten Moment seines Studiums bezeichnet. Aus der intellektuellen Faszination ist auch eine berufliche und politische Verbindung geworden. 2017 hat Thiel Vance bei seiner Investmentfirma eingestellt. Als Vance später für den Senat in Ohio kandidiert hat, hat der PayPal-Mitgründer seinen Wahlkampf mit $15 Millionen unterstützt. Mit Vance und Trump sei dieses intellektuelle Netzwerk und Akteure wie Peter Thiel näher an die politische Macht gerückt. Für Laura Field heißt das aber nicht, dass seine Ideen die gesamte amerikanische Rechte oder ihre Wählerbasis prägen. Im Gegenteil. Ich glaube, vieles von dem, was die magernahe neue Rechte vertritt, ist deutlich extremer und radikaler als das, was amerikanische Wählerinnen und Wähler wollten oder gewählt haben. Auch das wollte ich in meinem Buch zeigen. Ich glaube nicht, dass diese Ideen die Rechte vollständig durchdrungen haben. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten amerikanischen Wählerinnen und Wähler bei vielem davon mitgehen. Das ist eine der guten Nachrichten. That is one of the good things. Donald Trumps Zustimmungswerte sind auf einem historischen Tiefstand. Auch in Partei und Kongress zeigen sich erste Risse im Rückhalt für den Präsidenten. Peter Thiel wiederum richtet sich laut Medienberichten derzeit einen möglichen Rückzugsort in Argentinien ein. Nikolaus Hofer hat berichtet. Und aus Innsbruck zugeschaltet ist uns jetzt der römisch-katholische Theologe Wolfgang Palava, der immer wieder im Austausch mit Peter Thiel steht und auch bei dem letztlich abgesagten Auftritt mit ihm in Wien am Podium gesessen wäre. Herzlich willkommen nach Innsbruck. Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und hier im Studio bei mir begrüße ich die Philosophin, Theologin und Technikethikerin Anna Puzio. Auch an Sie herzlich willkommen. Hallo. Frau Puzio, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht noch einmal auf eine Cancel-Culture-Debatte eingehen, aber kurz doch zu dieser Absage des Vortrags von Peter Thiel. Er wäre also gekommen, der Intendant der Wiener Festwochen Milo Rau wäre auch dabei geblieben, aber wie es in der Begründung der Wiener Festwochen heißt, nicht um jeden Preis. Frau Puzio, waren es letztlich aus Ihrer Sicht, soweit Sie das einschätzen können, die angedrohten Absagen und die Kritik vieler KünstlerInnen oder könnten auch noch andere Gründe eine Rolle gespielt haben? Meine Vermutung ist, dass die Absagen, die Kritik vieler KünstlerInnen sehr ausschlagkräftig hier in diesem Fall waren. Ich glaube, dass es in dem Fall tatsächlich nicht nur um Moral und Ethik geht. Es geht sehr viel auch um eine Inszenierung, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. Und es wurde ja auch betitelt, nicht um jeden Preis. Ich finde das Wort der Preis eben hier sehr eindrücklich. Ich glaube, dass auch hier finanzielle Gründe im Vordergrund stehen. Wenn KünstlerInnen absagen, viel öffentliche Aufruhr da ist, geht es um erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, Geld, Ruf. Renommee. Der Druck war erhöht. Herr Palava, Sie sind mit Peter Thiel im mehr oder weniger regelmäßigen Austausch, wenn ich das richtig verstanden habe. Im deutschen Podcast Die Peter Thiel Story werden Sie sogar als Freund von ihm bezeichnet. Bedauern Sie, dass der Auftritt letztlich abgesagt worden ist? Ja, schon, weil es wichtige Fragen gibt, die man mit ihm diskutieren hätte sollen und auch Fragen, die mich interessieren, beispielsweise wie er zum Irankrieg jetzt steht, weil er war ja, was vielleicht nicht bekannt ist, ein Kritiker des Irakkrieges und hat immer sehr scharfe Kritik der Neokonservativen wie Bush und Cheney geübt. Und jetzt macht Trump fast was Ähnliches. Und es endet scheinbar im ähnlichen Fiasko. Und das wäre interessant zu wissen, wie er da steht, ob er auf die Frage antwortet oder ob er ausweicht, ob man da ein bisschen was heraushören kann. Es wäre interessant mit ihm, und das haben wir schon vorbesprochen, über die neue Enzyklika von Papst Leo zu sprechen, wo es inzwischen im Catholic Herald sogar einen Artikel gibt, der sagt, es ist eigentlich eine Enzyklika, die subtil Thiels Positionen kritisiert, und als kleines Fähnchen braucht man nur schauen, die überraschende Zitierung von Tolkiens Herr der Ringe in einer Enzyklika des Papstes. Das ist natürlich ein Fähnchen für Thiel und Leute, die Thiel kennen, weil ja der sogar seine Firmen wie Palantir und Anduril nach Figuren oder Namen und Begriffen in dem Herrn der Ringe benannt hat. Worin liegt denn prinzipiell, glauben Sie, die Faszination an diesem Tech-Milliardär? Ja, zuerst einmal die Milliarden, die er hat. Also ich habe schon im Herbst Referate in verschiedenen Kreisen über ihn gehalten. Und wenn früher zu meinen Dingen 20 oder 30 gekommen sind, bin im September mal plötzlich in einem Saal gestanden, wo 100 Leute da waren. Und die haben dann nur gesagt, wenn sie von mir Tipps haben wollen, wie man ganz schnell zu viel Geld kommt, also davon verstehe ich nichts. Frau Puzio, können Sie das nachvollziehen, was Herr Palava gesagt hat? Hätten Sie Peter Thiel nach Österreich eingeladen? Ich hätte es sehr spannend gefunden, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Auch vor allem als Wissenschaftlerin, die gerade zu den Themen forscht, wäre das für mich sehr interessant gewesen. Ich finde es allerdings richtig, dass die Veranstaltung abgesagt worden ist oder hätte ihn nicht eingeladen, weil ich seine Ideen und Thesen tatsächlich für gefährlich halte. Dass in einerseits, es wurde schon in vielen Publikationen von anderen Forschern nachgewiesen, faschistische Tendenzen, er spricht eben gegen Demokratie, gegen Regulierung von Technologien und stattdessen von einer grenzenlosen Freiheit. Das bedeutet letztlich einen ganz klaren Vorteil nur für die Big Tech Bros und eben für die Elite. Er hat Trump von Anfang an unterstützt, ist für eine neue Staatenordnung und hängt eben wesentlich in der Palantir-Software, einer Überwachungssoftware drin, die für viele Parteien gefährlich ist. Und deswegen finde ich es gefährlich, Thiel ohne, genau vor einem Publikum, ohne viel Vorwissen einzuladen. Es ist schwierig, ihn auch im Publikum selber einzuordnen, ohne dazu gearbeitet zu haben. Und das kann man in so einer Veranstaltung schwierig leisten. Auch gerade im Feld der Enzyklika sehe ich oft eher eine Instrumentalisierung der Enzyklika, zum Beispiel durch Bands, wahrscheinlich dann auch durch Thiel. Auch das finde ich schwierig, wie mit dem Christentum hier umgegangen wird. Herr Pallava, Stichwort Christentum. Peter Thiel ist nicht nur einer der mächtigsten Männer in den USA, er vertritt auch sehr umstrittene religiöse und spirituelle Positionen. Ich denke da zum Beispiel an den Antichristen, von dem er jetzt sehr oft spricht, oder an Endzeitvorstellungen aus der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes in der christlichen Bibel. Mich erinnert das ehrlich gesagt ein wenig an christlich-apokalyptische Sekten, wo es durchaus dann auch ein Ende mit Massensuiziden gegeben hat. Ich erinnere zum Beispiel an People's Temple 1978 in Jonestown mit 900 Toten, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Herr Pallava, liege ich da ganz falsch? Ja, sehr richtig nicht, muss ich dazu sagen. Ich meine, ich verteidige zuerst immer diese Themen, die Thiel anspricht. Und so ganz abstrus ist seine Theologie gar nicht, wenn man genauer hinschaut. Also das Erste, dass er über Apokalyptik, also Armageddon spricht, das ist ja in einer Zeit, wo uns die Atomphysiker in der Weltuntergangsuhr sagen, dass seit 1947 diese Uhr das erste Mal auf 85 Sekunden vor Mitternacht, also vor möglichen menschlichen Selbstauslöschung steht. Also wir sind objektiv technisch atomphysikermäßig gesehen in einer apokalyptischen Phase. Und da soll man dann auch theologisch darüber reflektieren. Es gibt ein Buch, das Thiel kennt und das man vielleicht wieder lesen sollte, von Josef Pieper, einem katholischen Philosophen, das der nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Abwurf der Atombombe geschrieben hat. Da sind viele Themen, die ganz ähnlich angesprochen sind, also auch der Antichrist wie bei Thiel. Und dann muss man genauer schauen, wo ist genau der Unterschied, wo weicht Thiel jetzt von einer Meinung nach guten Antwort auf diese Lage ab und wo nicht. Ich weiß nur, dass, ich meine, in den USA ist ja diese Theologie, die er vertritt, hat natürlich einen viel größeren Resonanzraum, weil es natürlich, ich meine, da haben Sie recht, in der evangelikalen und im weitesten Sinne des Wortes ja sehr viel Apokalyptik gibt. Aber gerade in einem Interview vor kurzem hat Thiel ihm gesagt, also er teilt die evangelikale Apokalyptik nicht, dass das wirklich so ablaufen muss historisch mit Israel, mit Armageddon, mit dem Antichrist. Er nimmt es eher als Metapher, also das ist gar nicht fundamentalistisch gesprochen. Josef Pieper hat genau erkannt, wir brauchen sowas wie weltweite Regulierung, während Thiel das jetzt verwendet, um jede Form von weltweiter Regulierung zu bremsen. Und damit gibt er uns auch weniger Mittel in die Hand, um die objektiv vorhandenen apokalyptischen Gefahren gut zu begegnen. Frau Puzio, eines ist eben diese Apokalyptik, aber er hat auch andere seltsam anmutende Ansichten oder Positionen. Etwa, er kämpft für eine Verlängerung des Lebens bis etwa 160 Jahre oder gar eine Überwindung des Todes. Jetzt, auch wenn man als nüchtern denkender Mensch das als Spinnerei abtun kann, aber wie gefährlich sind solche Thesen aus Ihrer Sicht? Was macht das mit AnhängerInnen von Peter Thiel oder eben auch mit Menschen, wie Sie es vorher erwähnt haben, im Publikum, ihm zuzuhören und solche Thesen präsentiert zu bekommen? Erstens muss man dazu sagen, dass Technik schon lange oder die Big Tech, Thiel, andere schon lange prägen, wie wir von Technik denken und welche Technologien entwickelt werden. Wir kennen gar keine Technologien außerhalb von Big Tech. Wir sind, wie wir uns vorstellen, welche Technologien wir entwickeln können, was Intelligenz ist, künstliche Intelligenz. Das ist immer schon davon geprägt. Das heißt, wir müssen mehr darüber nachdenken, was für alternative Technologien es geben könnte. Bei Thiel wird es jetzt noch expliziter, noch direkter. Er spricht von Antichrist-Apokalypse-Narrativen. Ich halte diese Narrative für sehr gefährlich. Nicht nur, weil sie verführerisch sind oder Tagträumereien, sondern sie haben ein hohes destruktives Potenzial und sind damit auch eine hohe Gefahr für Gesellschaften, für Demokratie, weil es eben hier zu einem Schwarz-Weiß-Denken kommt. Wir laufen alle auf ein Endzeit-Szenario, eine Katastrophe, einen Untergang zu und wir können nichts mehr machen. Das heißt, wir sehen nicht mehr Technik und Gesellschaft als etwas, was wir gestalten können. Und wenn wir uns an vergangene Kriege erinnern, gab es immer ein bisschen Kriegseuphorie. Also die Menschen haben sich gefreut, Tabula Rasa zu machen, endlich Apokalypse, wir fangen nochmal von vorne an. Das halte ich für sehr gefährlich für Gesellschaften, für Demokratie. Wir haben viele globale Herausforderungen, KI, Klimawandel, ganz viele politische Herausforderungen. Aber statt von einem Endszenario zu träumen, müssen wir diese Herausforderungen angehen und die Rechte und Freiheiten, die wir uns in Europa international aufgebaut haben, so nicht verlieren. Herr Pallava, Sie haben in Beiträgen die Ansichten von Peter Thiel in Bezug auf politische Systeme ja bei den Neointegralisten angeordnet oder in die Nähe der Neointegralisten gerückt. Etwas verkürzt gesagt, ist das eine Gruppe, die eine Art christlichen Gottesstaat errichten will. Das ist jetzt sehr verkürzt, ich weiß, aber zumindest eine enge Verbindung zwischen Kirchen und Staat wollen Sie herstellen. Jetzt gibt es auch in Österreich eine integralistische Szene, vertreten unter anderem durch den umstrittenen Heiligenkreuzermönch Edmund Waldstein. Inwieweit, meinen Sie, nehmen diese Kreise schon jetzt Einfluss auf Österreich und Europa? Also jetzt und aktuell, glaube ich, ist der Einfluss nicht sehr groß. Wohin sollten sie Einfluss wirken, weil die Mehrheit der Gesellschaft mit dem in Europa sehr wenig zu tun hat. Ob das auf die Dauer so bleibt, das weiß man nicht, weil es natürlich eine weltweite Tendenz gibt und das spürt man auch in Europa, Religion zur Stärkung der eigenen Gruppenidentität zu verwenden. Und wenn man dann so ein wehrhaftes Christentum in einer pluralen Gesellschaft, wo man sich unwohl fühlt, aufgreift, dann kommen auch wieder integralistische Thesen zum Vorschein und werden wieder wichtiger. Und das ist in meinen Augen wäre das eine sehr gefährliche Geschichte. Bei Thiel ist es ein bisschen komplex, weil ich nicht glaube, dass er in einem integralistischen, theokratischen USA leben würde. Also momentan ist er eh schon in Argentinien und dann würde er vielleicht nach Neuseeland oder Argentinien gehen. Ist interessant, warum unterstützt er oder fördert er doch ein bisschen das Umfeld? Vielleicht, weil diese Leute natürlich eine globale, liberale Weltordnung unterminieren und dann kommt ihm das wieder zugute, im Sinne, dass diese Kräfte indirekt das, was er als große Gefahr sieht, also einen totalitären Regulierungsstaat, dass das unterlaufen wird. Frau Puzio, im November finden in den USA Midterm-Elections statt. Donald Trumps Umfragewerte sind derzeit auf einem Tiefpunkt. Wie schätzen Sie das ein? Schart da sein Vize J.D. Vance schon in den Startlöchern? Peter Thiel hat ja gerade J.D. Vance auch im letzten Wahlkampf massiv unterstützt und die religiösen Vorstellungen, auch wenn wir an den Integralismus denken, dürften relativ nah aneinander sein von Vance und Thiel. Ist die sinkende Zustimmung zu Donald Trump Wasser auf die Mühlen der libertären Kreise rund um Peter Thiel oder ist es, wie der Herr Pallava gerade erwähnt hat, ist er sich selber seiner Sache gar nicht mehr so sicher, weil er sich jetzt gerade ein Haus in Argentinien gekauft hat? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, was da auf die USA und uns selber zukommt. Das wird auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen haben. Und natürlich haben wir schon lange vermutet, dass eine Vance-Zeit anbrechen könnte nach der Trump-Zeit. Wie Thiel sich konkret positionieren wird, finde ich schwer abzuschätzen. Er steht immer auf der Seite der Vielversprechenden. Er möchte Steuerfreiheit, keine Regulierung, Innovation, ungehemmten Fortschritt und grenzenlose Technik. Und die Politiker, die ihm das versprechen, für die wird er sich einsetzen. Ich hingegen habe Hoffnung, dass es in den USA wieder eine Zeit auch für die Demokraten kommt. Aus Innsbruck zugeschaltet war uns der katholische Theologe Wolfgang Pallava, der Peter Thiel auch persönlich kennt. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und liebe Grüße nach Innsbruck. Ja, danke für die Einladung. Und auch Ihnen, Anna Puzio, Philosophin, Theologin und Technikethikerin, danke für Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und damit gebe ich zurück an Johannes Kaub. Danke, Judith Fürst. Seit dem Mittelalter haben zahlreiche Romane, Legenden und Sagen die Suche nach dem Heiligen Gral befeuert. Zwischen 1179 und 1191 verfasst Chrétien de Troyes den ersten der Gralsromane. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Thor Perceval, der auf seinen Reisen dem leidenden Gralskönig begegnet, den er mit einer Frage erlösen muss. In der Erzählung des französischen Dichters nimmt die Suche nach dem Gral den Charakter eines Prozesses der Selbstfindung des Helden an. Doch bevor wir uns an der Suche beteiligen, bereiten wir uns darauf musikalisch vor. Mit Richard Wagners Vorspiel zum Bühnebeispiel Parzival. Ein Auszug aus Richard Wagners Parzival. Wir hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 1961 mit dem Philharmonia Orchestra London unter der Leitung von Otto Klemperer. Der Heilige Gral, das ist der Sage nach ein Kelch, aus dem Jesus Christus beim letzten Abendmahl getrunken haben soll. Folgt man den Legenden, dann erhält wer daraus trinkt unter anderem Gesundheit, Wohlstand, Vergebung aller Sünden und ewiges Leben. Oder War der Gral vielleicht eine Schale, in der Christi Blut während der Kreuzigung aufgefangen wurde? Man sieht schon, es ranken sich hunderte Mythen und Legenden um den Heiligen Gral, der seither Historikerinnen, Maler, Komponisten, Autorinnen und Filmschaffende beschäftigt. Vielfach wurde nach ihm gesucht und manche behaupten, der Gral sei schon längst gefunden worden. Allein in Europa gibt es mehr als 200 Anwärter auf den Heiligen Gral. Aber welcher davon ist der echte, der einzig wahre? Oder gibt es den Heiligen Gral vielleicht gar nicht? Ist das Ganze nur ein Mythos? Annalena Seber und Konstantin Obermeier haben sich die Reitstiefel angezogen, die Pferde gesattelt und sich für Im Fokus ebenfalls auf die Suche nach dem Heiligen Gral begeben. Eine bräunliche Schale aus Achat mit einem Durchmesser von ca. 9 cm, eingefasst in einen kunstvoll mit Edelsteinen und Perlen verzierten Sockel aus Gold, steht hinter Sicherheitsglas im spanischen Valencia. Der Santo Caliz, der Heilige Gral. Gleichzeitig befindet sich in der Kaiserlichen Schatzkammer in Wien eine viel größere, silbrig-weiße Schale, ebenfalls aus Achat, mit einem Durchmesser von rund 60 cm. Die Schale ziert der Name Gottes. Ebenfalls der Heilige Gral? Oder ist der Gral am Ende gar kein physischer Gegenstand, sondern Sang Real, also das Blut des Königs, die Blutlinie, die auf Jesus aus Nazareth und Maria Magdalena zurückgeführt wird, wie es der amerikanische Autor Dan Brown in seinem Thriller Der Da Vinci Code, zu Deutsch Sakrileg, beschreibt? Um den Heiligen Gral ranken sich unzählige Mythen und Legenden. Der gängigsten Vorstellung nach ist der Gral das Gefäß, aus dem Jesus aus Nazareth beim letzten Abendmahl getrunken hat und in dem später sein Blut am Kreuz aufgefangen wurde. Eine Reliquie also. Wer sie findet und daraus trinkt, erhält, laut Legende, Macht, Reichtum, die Vergebung aller Sünden und vor allem ewiges Leben. Ob der Gral überhaupt noch erhalten ist, beziehungsweise ob er je existiert hat, ist jedoch fraglich. Oder? Natürlich gibt es ihn. Sie können ja morgen hinfliegen nach Valencia und können ihn dort sehen und verehren. Das ist Michael Hesemann, Historiker und Autor. Hesemann forscht schon seit Jahrzehnten zu der Reliquie. Zwischen Ende der 80er und Anfang der 2000er Jahre hat sich Michael Hesemann noch mit anderen Themen beschäftigt. Er publiziert in dieser Zeit mehrere Bücher, in denen er vor allem versucht, die Existenz von UFOs wissenschaftlich zu beweisen. Anfang der 2000er fängt Hesemann dann an, vorrangig zu christlichen und kirchengeschichtlichen Inhalten zu forschen. Einer seiner Schwerpunkte, der Heilige Gral. Denn für Hesemann gibt es keinen Zweifel. Der Santo Caliz in Valencia ist der echte Kelch des letzten Abendmahls. Wir treffen Michael Hesemann auf Zoom. Hallo, können Sie uns hören? Ah, okay, gut. Ja, perfekt, perfekt. Jetzt hören wir Sie. Hallo. Hallo. Der Gralsforscher sitzt in seinem Wohnzimmer an einem Tisch. Von der Wand in seinem Rücken ist kaum etwas zu sehen. Beinahe jeder Zentimeter davon ist bedeckt mit religiösen Kunstwerken, heiligen Abbildungen und Ikonen. Auf Nachfrage erklärt uns Hesemann, er habe mehrere hunderte Ikonen und weit über 1000 Reliquien und Reliquiare. Gleich zu Beginn des Gesprächs zeigt er uns seinen größten Schatz. Ich habe den Heiligen Gral sogar dabei. Na, perfekt. Ist natürlich eine Kopie vom Heiligen Gral, klar, aber Originalmaterialien. Darf ich Sie fragen, was das Replikat gekostet hat? Oh Gott, also es war ein vierstelliger Betrag. Also, na gut, kann ich sagen 3.600 Euro. Das ist natürlich nicht billig, aber sagen wir so, man gönnt sich das sonst nichts. Hesemanns kostspieliges Replikat des Grals gleicht dem Santo Caliz im Detail. Das Original befindet sich schon seit 1437 in der Kathedrale von Valencia. Aber wie ist der vermeintliche Kelch des letzten Abendmahls überhaupt dort gelandet? Die Überlieferung sagt, dass der heilige Petrus, als er nach Rom kam, den heiligen Gral mitgenommen hat und der dort 200 Jahre lang der Kelch der Päpste war, bevor bei einer Christenverfolgung ein aus Spanien stammender Diakon den in die Heimat gebracht hat. Na gut, damit ist unsere Suche ja eigentlich zu Ende. Der Heilige Gral befindet sich, sicher verwahrt, in Valencia. Oder? Mein Name ist Christoph Schweiger, ich bin externer Lektor an der Universität Klagenfurt. Mein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte des Mittelalters, dabei insbesondere Mittelaltermythen, Alltagsmythen, aber auch falsche Mittelalterbilder, die sich eben über die Jahrhunderte, sage ich jetzt einmal, tradiert haben. Im Zuge seiner Studien hat sich Christoph Schweiger natürlich auch mit den Mythen rund um den Heiligen Gral auseinandergesetzt. Beim Santo Calis in Valencia ist es tatsächlich so, dass man tatsächlich zumindest einen Teil dieses Santo Calis in die Antike datieren kann. Ob das jetzt aber tatsächlich der Kelch des letzten Abendmahls ist, ist dadurch freilich noch nicht bewiesen. Lässt sich natürlich auch nicht beweisen. Dem stimmt in gewisser Weise auch Michael Hesemann zu. Den Gral wirklich bis zum letzten Abendmahl zurückzuverfolgen sei unmöglich, sagt auch der Gralsforscher. Dennoch ist sich Hesemann sicher. In den Legenden vom Heiligen Gral, da haben wir vor allen Dingen den Parsival von Wolfram von Eschenbach und den Parsival von Chrétien de Troyes, Ritter-Epen aus dem 12. und frühen 13. Jahrhundert. Und dort wird der Heilige Gral als schon Reliquie vom Kelch des Abendmahls geschildert, aber auch als Steinkelch. Und wenn man den Heiligen Gral in Valencia nimmt, der hat einen Teil aus Stein, nämlich den oberen Teil, der gewissermaßen ein Trinkgefäß darstellt. Dann wird auch erwähnt, er wäre mit Gold und kostbaren Edelsteinen geschmückt, auch das stimmt. Und dann erwähnt Wolfram von Eschenbach auch noch eine Inschrift am Fuße des Heiligen Grals, die er mit Alapsit Axilis angibt. Und genau die Inschrift finden wir auf dem Fuß des Kelches in Valencia. Tatsächlich ist der genaue Wortlaut der Inschrift auf dem Kelch in Valencia umstritten. Verschiedene Archäologen haben die Schrift unterschiedlich gedeutet. Nichtsdestotrotz soll die Legende von Parzival laut Hesemann der Beweis dafür sein, dass der Heilige Gral der Santo Calis in Valencia ist. Von Parzival haben die meisten vermutlich schon einmal gehört. Aber worum geht es da nochmal genau? Die Geschichte handelt von einem Müttersöhnchen mit einer Helikoptermutter, dem Parzival, dessen Vater im Kreuzzug ums Leben kam. Okay, nochmal von vorne. Parzival ist ein Versroman aus dem frühen 13. Jahrhundert von Wolfram von Eschenbach. In dem Roman werden die Abenteuer eines jungen Helden beschrieben. Um Ritter zu werden, muss er einige Abenteuer und Prüfungen bestehen. Als er eines Tages auf Wanderschaft geht, entdeckt er die Burg, in der der Heilige Gral aufbewahrt wird. Laut Eschenbach übrigens kein Kelch, sondern ein leuchtender Stein aus dem Himmel. Auf dieser Burg gehen seltsame Dinge vor sich und der junge Ritter beobachtet dort tatenlos die Ereignisse. Der König der Gralsburg ist schwer krank. Parzival hätte ihn retten können, hätte er nur die richtigen Fragen gestellt, so die Beschreibung im Roman. Er versagt jedoch und der König stirbt. Etliche Jahre und Abenteuer später kehrt Parzival zur Gralsburg zurück, denn er will sein damaliges Versagen wieder gutmachen. Dieses Mal stellt er die richtigen Fragen und wird so zum neuen Gralshüter. Neben Beschreibungen, wie der Heilige Gral aussehen könnte und spektakulären Abenteuern, gibt es noch etliche andere Aspekte, die Wolfram von Eschenbach in seinem Roman beschreibt. Zum Beispiel bezeichnet Eschenbach die Gralsritter als Tempeleisen, woraus einige Autoren den Schluss gezogen haben, dass die Tempelritter im Besitz des Heiligen Grals waren oder sind. Finden wir den Heiligen Gral also bei den Templern? Nochmal ein kurzer Blick in die Geschichte. Der Orden der Templer ist im Jahr 1118 entstanden, als es sich einige Ritter zur Aufgabe gemacht haben, Pilger vom Hafen auf dem Weg ins gelobte oder heilige Land, also nach Israel, zu beschützen. Diese Ritter haben sich zum Orden der armen Ritter Christi zusammengeschlossen und wirkten als eine Art Polizei der Kreuzfahrer auf den Pilgerrouten. Es war der erste Orden, der die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche verbunden hat. Ihr Ordenshaus war die Al-Aqsa-Moschee, die bis heute auf dem Jerusalemer Tempelberg steht. Bis 70 nach Christus stand hier der Jerusalemer oder auch Salomonischer Tempel. In Erinnerung an diesen nannte sich der Orden Tempelritter. Wir machen uns also auf die Suche nach den Templern. Einfacher gesagt als getan. Templer ist in Österreich kein geschützter Begriff. Sprich, eigentlich kann sich jeder so nennen. Trotzdem haben wir versucht, zu einigen Templergruppen Kontakt aufzunehmen. Nur eine hat auf unsere Anfragen reagiert. Der Ordo Supremus Militaris Templi Hiero Solimitani. Wir treffen einander im ersten Bezirk in Wien vor der Salvatorkirche. Die Templer, die wir hier sehen, tragen aber keine Ritterrüstung und sind auch nicht mit Schwertern, sondern mit Suppenkellen bewaffnet. Hier gibt es eine Ausspeisung für bedürftige Menschen und wir unterstützen dieses Projekt mit Lebensmittellieferungen. Das ist Hannes Ludwig, ehemaliger Großprior beim Ordo Supremus Militaris Templi Hiero Solimitani, zu Deutsch souveräner militärischer Orden des Tempels von Jerusalem. Dieser Orden wurde 1804 gegründet und in den 90er Jahren neu strukturiert. Mittlerweile ist er weltweit in 40 Ländern vertreten und von der UNO als NGO anerkannt. Wir setzen uns in das Pfarrheim der Salvatorkirche, um mehr über diese Templer zu erfahren. Wie schon unser Name sagt, orientieren wir uns an diesen mittelalterlichen ursprünglichen Orden, aufbauend auf den ursprünglich humanitären Grundsätzen dieses mittelalterlichen Templerordens. Wir verstehen uns jedoch nicht als dessen Fortsetzung. NGO, keine Fortsetzung der Templer, Suppenausgabe. Was hat diese Gemeinschaft dann eigentlich noch mit den ursprünglichen Templern zu tun? Und haben sie jetzt den Heiligen Gral oder nicht? Blickt man ein wenig hinter die Kulissen, findet man sehr wohl einige Verbindungen. Zum Beispiel die Ordenstracht, ein weißer Rittermantel mit rotem Kreuz, der bei Zeremonien des Ordens getragen wird. Oder eben auch der Ritterschlag als Aufnahmeritual. Der Großprior Emeritus strahlt, als er an seinen eigenen Ritterschlag zurückdenkt. Also das ist ein ganz aufregender Moment für jeden. Man merkt die Anspannung. Ich durfte, wie ich Großbruder war, auch einige Damen und Ritter den Ritterschlag verpassen. Und einer hat mir dann gestanden, ja, das war das Wichtigste in meinem Leben. Es war wichtiger als meine Hochzeit. Und das sieht man den Stellenwert, dass das bei den Leuten hat. Ritterschlag und Ordenstracht, das schreit ja förmlich nach dem Heiligen Gral. Haben die Templer den hier vielleicht im Keller versteckt? Ich muss dazu sagen, dass wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen. Wir nehmen das nicht ernst. Für uns sind das Erzählungen, Halbwahrheiten, Mythen. Es ist nicht wichtig für uns. Für uns ist wichtig unsere Arbeit, die wir leisten hier im karitativen und humanitären Bereich. Es ist wesentlich wichtiger für uns und manchmal ist es unangenehm, weil wir eben nur über diese Mythen von vielen Menschen gesehen werden und das wollen wir eigentlich gar nicht. Das heißt, auf der Suche nach dem Heiligen Gral werden wir hier nicht fündig werden? Nein, ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht. Ja, wenn wir es wissen würden, würden es wir auch nicht sagen. Es hat keinen Sinn. Wir merken schon, hier will man mit dem Heiligen Gral also nichts zu tun haben. Andere Templergruppen würden die Verbindung zum Heiligen Gral ausnutzen, sagt Ludwig, vermutlich für Marketingzwecke. Beim Ordo Supremus Militaris Templi Hiero Solimitani gehe man mit dem Thema seriöser um. Trotzdem müssen wir noch ein letztes Mal nachhaken. Glauben Sie, dass Sie berufen sich auf diesen ursprünglichen Templerorden. Glauben Sie, dass die ursprünglichen Templer was mit dem Gral zu tun haben? Also glauben Sie, das war mal Thema? Meiner persönlichen Meinung nach nicht. Ich meine, ich bin kein Geschichtsexperte. Na dann, fragen wir doch bei unserem Geschichtsexperten nach. Für Christoph Schweiger ist die Sache eindeutig. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Templer eine so wertvolle Reliquie im Stillen verehrt hätten. Das heißt, der Templerorden hätte unter Garantie diesen Schatz öffentlich ausgestellt, hätte vielleicht eine Pilgerstätte eröffnet, nicht zuletzt zum Zwecke der wirtschaftlichen Einnahmen. Von daher, ja, ist das auszuschließen, dass die Templer diesen Kelch mit dem in Kontakt gekommen sind. Sie sprachen nie darüber, sie haben nichts darüber hinterlassen. Daher ist es aus meiner Sicht auszuschließen, dass sie tatsächlich diesen Kelch gefunden haben. Zumal die Templer grundsätzlich sehr selbstbewusst immer aufgetreten sind, was ihnen von ihren Zeitgenossen durchaus als Arroganz ausgelegt worden ist. Also man hätte sicherlich ein Geschäft daraus gemacht. Also auch bei den Templern werden wir nicht fündig. Die Suche nach dem Heiligen Gral geht weiter. Unsere Recherchen führen uns nach Tirol. Dort gibt es gleich zwei Gralsbewegungen, die Informationen über die Geschichte des Grals sammeln und bereitstellen. So steht es zumindest auf deren Homepages. Wir kontaktieren beide Organisationen, das Gralswerk und die internationale Gralsbewegung. Am Telefon bekommen wir zweimal dieselbe Antwort. Man stehe weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt für ein Interview zur Verfügung. Einen konkreten Grund dafür nennt man uns nicht. Also auch eine Sackgasse. Zurück nach Wien. Ganz in der Nähe der Salvatorkirche, ebenfalls im ersten Bezirk, versteckt sich ein weiterer Anwärter auf den Heiligen Gral. Wir besuchen die kaiserliche Schatzkammer in der Wiener Hofburg. Das Licht in der kaiserlichen Schatzkammer ist gedimmt. Die Besucherinnen und Besucher schlendern vorsichtig zwischen den verschiedenen Exponaten aus dem Habsburger Staatsschatz herum. Die meisten unterhalten sich nur flüsternd. Alles in allem herrscht hier eine andächtige, beinahe mystische Stimmung. Relativ unscheinbar in einer Ecke des Museums liegt, abgeschirmt durch eine Vitrine aus Sicherheitsglas, die Achatschale. Die Schale hat einen Durchmesser von rund 60 cm, schimmert silbrig weiß und hat an der Seite zwei kunstvoll verzierte Henkel. Sie ist aus einem einzigen Stück Achat geschliffen. Auch die Henkel wurden nicht nachträglich angebracht, sondern sind Teil des Steins. Allein das macht das Artefakt schon einzigartig. Aber die Schale birgt noch einen anderen Zauber. Wir treffen den Historiker und Kurator der kaiserlichen Schatzkammer, Franz Kirchweger. Der Blick historischer Zeit wollte in der Äderung, die ja jeder Achat an sich hat, das ist, liegt in der Natur des Materials, dass es da verschiedene Linien gibt, dass man in dieser Struktur Buchstaben erkennen wollte, die sich zum Wort Christus zusammensetzen lassen. Tatsächlich, im richtigen Licht, aus dem richtigen Winkel und wenn man genau weiß, wo man suchen muss, lassen sich, mit ein wenig Fantasie, die Buchstaben X, R, I, S, T, O und S in der Äderung des Steins erahnen. Christus. Ist das der ultimative Beweis? Hat Gott selbst quasi sein Autogramm auf die Achatschale gesetzt und sie damit als heiligen Gral für uns legitimiert? Man kann es ja ganz einfach testen, ob es der heilige Gral ist. Hat schon mal wer daraus getrunken? Nein, meines Wissens zumindest nicht. Und ich glaube, auch in der Zeit einer musealen Verwahrung ist das einfach undenkbar. Sie ist auch über 10 Kilogramm schwer. Also das ist auch etwas, das muss man mal physisch schaffen, auch bei dem Durchmesser, das tatsächlich an den Mund zu führen. Also abgesehen von der Frage, dass wir das aus konservatorischen Gründen keinesfalls überprüfen können, ist es für mich auch wirklich schwer vorstellbar, dass das praktisch funktioniert, aus so einer Schale trinken zu können. Die Achatschale wäre also kein sehr angenehmes Trinkgefäß an der Tafel des letzten Abendmahls gewesen. Vielleicht mit Strohhalmen. Der Gralsmythos um die Schale sei noch recht jung, sagt Kirchweger. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie zum ersten Mal mit dem Heiligen Gral in Verbindung gebracht. Außerdem ist auch die Schale selbst vermutlich nicht alt genug. Schätzungen zufolge stammt sie aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Der Historiker Franz Kirchweger ist sich also sicher. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sie nicht der Heilige Gral ist. Sie ist außergewöhnlich, sie ist wirklich spektakulär, aber das ist sie auch ohne mit dem Mythos des Heiligen Grals spezifisch verbunden zu werden. Also ist das auch nicht der Gral. Uns gehen langsam die Orte aus, an denen wir suchen können. Mittlerweile stellt sich uns die Frage, wieso ist der Gral überhaupt so faszinierend? Und warum suchen so viele Menschen nach ihm? Wir fragen Ulrike Schießer. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Und genau hier treffen wir sie auch. Hallo, grüß Gott, Seba und Lena vom OFL. Ah, grüß Gott, Frau Schießer. Der Heilige Gral hat zwar per se nichts mit Sekten zu tun, aber Ulrike Schießer beschäftigt sich auch mit Mythen und verschiedenen Weltanschauungen. Also, wieso fasziniert der Gral so? Es gibt verschiedene Dinge, die diese Faszination ausmachen. Zum einen geht es in diesen Geschichten um eine Heldenreise. Es geht um jemanden, der Prüfungen bestehen muss, Fehler begeht und im Rahmen dieser Reise eine Transformation durchmacht. Und das ist einfach eine faszinierende Geschichte, das hat Menschen immer schon interessiert. Zum anderen ist der Gral an und für sich so ein archetypisches Symbol. Kommt in verschiedensten Kulturen und Religionen immer wieder vor und kann alles Mögliche verkörpern. Aber in diesem Fall ist es ganz oft so eine Suche nach Sinn, aber auch die Sehnsucht nach was Transzendentem im Leben. Es ist aber auch diese Suche nach Heilung, weil der Heilige Gral ja auch dann Krankheiten heilt. Also diese Heilwerden, Gesundwerden, zu einem Art anderen Menschen werden, eine Wiedergeburt. Das alles verpackt diese Geschichte um die Suche nach dem Gral. Der Gral verspricht aber nicht nur körperliche Heilung. Es geht dabei auch um eine spirituelle Heilung und ein Reinwerden, sagt Schießer. Diese Sehnsucht stecke in fast allen von uns und deshalb funktioniere dieser Mythos auch so gut. Schießer selbst glaubt nicht, dass es den Heiligen Gral als solchen gibt, aber... Ich würde sagen, dass jeder so für sich einen eigenen Heiligen Gral hat und die Idee, den zu suchen, finde ich ganz fein. Also machen Sie sich auf die Suche nach Ihrem ganz persönlichen Heiligen Gral und was immer das für Sie ist, aber die Idee, dass es etwas gibt, dass wir alle auf einer Reise sind und dass es darum geht, Prüfungen zu bestehen, besser zu werden, eine bessere Version von uns selbst zu werden, ist eine sehr feine Vorstellung. Da wünsche ich allen alles Gute bei dieser Reise. Der Gralsforscher Michael Hesemann hat das Ziel seiner Reise erreicht. Er hat zumindest seinen persönlichen Heiligen Gral gefunden. Und er durfte ihn im Zuge seiner Forschungen zum Santo Calis sogar schon einmal in der Hand halten. Wie sich das angefühlt hat? Überwältigend. Also vollkommen klar. Wenn man überlegt, dieses Trinkgefäß hat Jesus von Nazareth in den Händen gehalten, mit aller hoher Wahrscheinlichkeit. Und es war ein Objekt, nach dem die edelsten Ritter im Mittelalter gestrebt und gesucht haben. Und eines der großen religiösen Bilder der Menschheit. Also das war natürlich enorm beeindruckend. Ich habe ihn dann natürlich schon sehr verehrt, das ist klar. Darum habe ich mir dann auch sofort ein Replikat anfertigen lassen. Ob der Santo Calis nun der Kelch des letzten Abendmahls ist oder nicht, Michael Hesemann ist sich bewusst, dass der Heilige Gral keine Zauberkraft im herkömmlichen Sinne besitzt. Also kein Reichtum, Gesundheit oder ewiges Leben auf Erden. Aber Hesemann glaubt an die spirituelle Kraft des Grals. Die wunderbaren Eigenschaften, die dem Heiligen Gral zugeschrieben werden, sind natürlich symbolisch zu verstehen, sind mythisch, mystisch zu verstehen und nicht physisch, physikalisch konkret, sondern eben geistlich, spirituell. Das ewige Leben ist natürlich nicht im irdischen Körper, sondern im Himmelreich. Also wenn ich im Sterben liege und daraus trinken würde, das wäre dann zwar die letzte Kommunion praktisch, aber ich würde nicht physisch geheilt werden, nein. Unsere Gralsuche ist zu Ende. Den Kelch des letzten Abendmahls haben wir zwar nicht gefunden und es bleibt auch fraglich, ob er überhaupt existiert oder je existiert hat. Aber vielleicht liegt der Heilige Gral und die Versprechungen, die damit verknüpft sind, auch mehr in eben dieser Suche danach. Und allen, die sich ebenfalls auf die Suche nach ihrem Heiligen Gral begeben wollen, wünschen wir, wie die Psychologin Ulrike Schießer es so schön gesagt hat, alles Gute bei der Reise. Die größte Reise, die Sie jemals machen werden, das ist die 18 Zoll von Ihrem Kopf bis zu Ihrem Herzen. Soweit ein weises Wort des US-amerikanischen Dichters E.E. Cummings. Annalena Seber und Konstantin Obermeier haben die Erkenntnisse ihrer Suche mit uns geteilt. Die diesjährigen Wiener Festwochen stehen bekanntlich unter dem Motto Republic of Gods. Sie diskutieren unter anderem den Einfluss von Religion auf Kultur und Politik. Um verschiedenste Göttinnen und Götter geht es ab nächsten Mittwoch auch in der Juni-Rubrik. Den Anfang macht dann der schillernde Hindu-Gott Shiva, Glücksverheißer und Zerstörer. Und das war's auch schon für heute von Im Fokus. Nächste Woche steht das Thema Generationenvertrag im Mittelpunkt. Ist er zu einem Auslaufmodell geworden? Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Johannes Kaup.